Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg veranstaltete am 21. Juli das Ministerium für Volksstreitkräfte für die Gruppe der Militärattaches in Korea eine Filmvorführung. Dazu wurden die Mitglieder der Gruppe der Militärattaches eingeladen. Daran nahmen die Offiziere der koreanischen Volksarmee teil. Die Teilnehmer seien sich den koreanischen Dokumentarfilm »Die Demonstration für gemeinsamen Angriff der drei Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee in Anwesenheit vom Staatsführer Kim Jong-un, 25. April, Zuze 106, 2017« an.